Geheimnis anvertrauen. Na klar, Mann. Dein Geheimnis anvertrauen. Na klar, Mann. Ich kann tote Menschen sehen. We'll be right back. I'm not going to do that.